بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على سوكبة الله الله زيغن هايزن قفيت محمد Liebe Geschwister, beim letzten Mal waren wir genau bei einem Punkt stehen geblieben. Zwar ging es darum, dass manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gingen und sich beschwerten über ihre Situation. Vorher ging es ihnen relativ gut, weil sie sich wehren durften. Und nachdem sie den Islam angenommen haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erst einmal angeordnet, aufgrund seiner Weisheit subhanahu wa ta'ala, dass sie sich zurückhalten sollen. Und sie haben gesagt, und nachher, als dann manchen von ihnen angeordnet worden war, sich zu wehren, sich zur Wehr zu setzen, dann hat das nicht jeder so umgesetzt, wie man es eigentlich hätte machen müssen. Deswegen ist es höchst hassenswert bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass man behauptet, etwas tun zu werden und es nachher nicht umsetzt. Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte den Sahaba radiallahu anhum in der Zeit vor der Hijra, das heißt in der Zeit vor der Auswanderung nach Medina, angeordnet, dass sie geduldig sein soll und dass sie auf keinen Fall die Angriffe der Mekkaner und Mushrikin entgegnen sollen mit ebenfalls Angriffen. Das heißt, die einen, die beleidigen uns, dann beleidigen wir sie zurück. Diese Sache war auf jeden Fall für sie verboten. Das heißt, sie sollten das auf keinen Fall machen. Warum? Weil es ging darum, dass die Sahaba radiallahu anhum, sie waren wenige Leute und sie waren im Vergleich zu den Mushrikin schwach, sowohl militärisch als auch finanziell. Und deswegen hat es keinen Sinn gemacht, dass jemand einfach sagt, ich setze mich zur Wehr, koste es, was es wolle. Denn koste es, was es wolle, auch wenn Leute deswegen dafür draufgehen würden. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, oder besser gesagt, das ist eine Weisheit dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten in der mekkanischen Periode Dinge auferlegt hat, die sie tun sollten, und unter anderem dazu gehörte das Gebet. Das Gebet in der Nacht. Ihr wisst vielleicht, dass die fünf Gebete, die wir verrichten, Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in einem Zustand sterben lassen, in dem wir immer noch diese fünf Gebete verrichten, sie waren nicht von Anfang an auferlegt worden, sondern sie wurden irgendwann mal im Laufe der Zeit auferlegt, auch noch vor der Hijra. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte eine Sura, die heißt Al-Muzzammil und wird übersetzt der Eingehüllte. Und dann lese ich euch ein paar Ayat daraus vor, in der deutschen Übersetzung von Anfang an. Dort heißt im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. O du Eingehüllter, steh zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil. Ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil und füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Das Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss auf die Seele und bringt eher aufklärende Worte. Du hast ja am Tag lange Zeit für Beschäftigung und gedenke des Namens deines Herrn und widme dich ihm ganz allein. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es gibt keinen Gott außer ihm, so nimm ihn dir zum Sachverwalter. Und ertrage standhaft, was sie sagen, und meide sie auf schöne Weise. Und lasse mich allein, Allah sagt, lasse mich allein mit den Leugnern der Botschaft, die ein angenehmes Leben haben, und lasse ihnen noch kurze Zeit. Gewiss, bei uns gibt es schwere Fesseln und einen Höllenbrand und Speise, die im Hals Würgen hervorruft und schmerzhafte Strafe. Und so weiter und so fort. Ihr seht, der Verlauf der Ayat ist eindeutig ein Aufruf dazu, sich Allah subhanahu wa ta'ala zuzuwenden, Gottesdienste zu verrichten. Was die anderen angeht, ihnen aus dem Weg zu gehen und Geduld zu zeigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, überlass sie mir, ich werde mich um sie kümmern. Und das gehört zum vollkommenen Gottvertrauen, diese Ayat so umzusetzen, wie Allah es gesagt hat. Und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachts gebetet. Guck mal das an hier. Steht zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen Teil davon. Oder ihre Hälfte, oder verringere sie um einen kleinen Teil. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Nachtgebet zur Pflicht gemacht, bis eben die fünf Gebete kamen und sie sind dann, haben dann die Pflicht des Nachtgebetes abrogiert, aufgehoben. Das heißt, als die fünf Gebete offenbart worden sind, also gesetzlich gemacht worden und verpflichtet worden sind, wurde das Nachtgebet zu einem freiwilligen Gottesdienst. Nach ungefähr einem Jahr wird der letzte Teil der Surah offenbart. Die ganze Sura hat hier auf dem Mushaf 20 Ayat. Die letzte Ayat, die 20. wird erst ungefähr ein Jahr später nach den ersten Ayat offenbart. Denn sie hebt die Gesetzmäßigkeit des Nachtgebetes auf. Hört euch die folgenden Ayat an. Gewiss, dein Herr weiß, dass du etwas weniger als zwei Drittel der Nacht zum Gebet aufstehst. Oder die Hälfte oder ein Drittel davon. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ein Jahr hinweg, entweder zwei Drittel der Nacht, das ist mehr als die Hälfte, oder die Hälfte oder ein Drittel davon, das Kleinste, was er will, ein Drittel der Nacht. Die Nacht, liebe Geschwister, wird berechnet nach einer Ansicht der Ulama ab dem Sonnenuntergang. Das heißt, ab dem Sonnenuntergang, wenn, sind wir jetzt realistisch bei uns zum Beispiel, sagen wir mal 8 Uhr, okay, es ist kurz nach 8 heute, sagen wir mal 8 Uhr, geht die Sonne unter, bis zur Morgendämmerung, weil bis dahin ist die Nacht. Wenn die Morgendämmerung beginnt, hört das Nachtgebet ja auch auf. Die Morgendämmerung ist zur Zeit um, wie viel? 5? Doch, ungefähr 5. Wenn wir es einfach rechnen können, so von 8 bis 5. Das sind insgesamt 4 plus 5, 9 Stunden, richtig? Ein Drittel davon sind 3 Stunden. 3 Stunden. Das heißt, natürlich in Arabien, die Zeiten sind nicht genauso wie in Deutschland. Okay? Das heißt aber, wenn wir davon ausgehen würden, hier, jemand möchte das umsetzen und das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam darin folgen, mindestens jede Nacht 3 Stunden beten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also dein Herr weiß, dass du etwas weniger als 2 Drittel der Nacht zum Gebet aufstehst, oder die Hälfte, wären 4,5 Stunden. 2 Drittel wären 6 Stunden. 6 Stunden Gebet. Oder ein Drittel davon. Und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Die Sahaba, radiallahu ta'ala, an. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, Allah subhanahu wa ta'ala offenbart, schickt Jibril runter. Allah sagt ihm, dass er, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht alles. Er ist so weit weg von uns und doch so nah. Subhanahu wa ta'ala. Er sieht alles und hört alles. Und er sagt den Leuten mit anderen Worten, ich weiß, dass ihr das tut. Und das festigt natürlich auch die Herzen der gläubigen Menschen, weil sie wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Gebete erhört. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah setzt das Maß der Nacht und des Tages fest. Er weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet. Hier steht in der Erläuterung, dass ihr die Zeiten nicht selbst würdet berechnen können. Yani, als würde es schwer fallen, dass man diese Sache einhält, die Hälfte oder Drittel oder so. Da wandte er sich euch zu und erließ es euch. Da wandte er sich euch zu. Das heißt, er kommt uns entgegen. Und erließ es euch. Das heißt, die Pflicht ist erlassen. So lest bei Nacht, was euch vom Koran leicht fällt. Lest so viel, wie ihr möchtet. Und das war's. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wollte nur damit erwähnen und sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedem Menschen, oder was wir davon lernen sollen heutzutage, ist, dass wir das ausnutzen, was uns zur Verfügung steht. Jede Person, die das sieht im Islam, was sie machen kann und den Islam irgendwie weiterbringt, egal in welcher Form, ob das in Bezug auf die Moschee ist oder seine Familie ist, man soll das in Anspruch nehmen, was einem zur Verfügung steht und nicht sagen und sich zurücksetzen und beim Tee und Kaffee und Kuchen und beim Essen sich darüber zu unterhalten, was für Unheil es in der Welt gibt, was man nicht beseitigen kann, sondern man soll darunter sich lieber unterhalten über Dinge, die man tatsächlich tun kann. Und das ist, was ich eigentlich damit sagen möchte als Quintessenz des Ganzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich dem Quraysh nicht widersetzt und hat sich mit den Sahaba mehr gewidmet in Erziehung. Erziehung des Charakters, Stärkung des Iman und Stärkung der Brüderlichkeit unter den Muslimen. Allah sagte hier in dieser Ayah, damit wir das auch vielleicht verstehen, Allah sagte, das Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss auf die Seele und bringt eher aufklärende Worte. Zweifellos hat das Gebet in der Nacht stärkeren Einfluss auf die Seele. Warum? Weil man, wenn man aufwacht, nachdem man geschlafen hat, ist man nicht mit den Gedanken woanders und ist man nicht beschäftigt mit dem, womit man die ganze Zeit sich beschäftigt hat. Denn man hat ja die ganze Zeit geschlafen und sich mit nichts beschäftigt. Und deswegen ist jedem, weil jeder weiß das, und deswegen empfehlen die Ulama auch, dass man, wenn man auswendig lernen möchte, dass man auf keinen Fall sagt, ich lerne auswendig, zum Beispiel, ich mache EGS morgen in die Schule, dann esse ich, mache meine Hausaufgaben, dann spiele ich und dann abends mache ich eine halbe Stunde, bevor ich schlafen gehe, lerne ich noch was auswendig. Weil das im Kopf geht und dann setzt sich das fest und am nächsten Morgen ist es dann immer noch da. Das ist falsch, sondern die richtige Methode ist, dass man früh schlafen geht, morgens aufsteht, zum Morgengebet oder noch früher und eben in dieser Zeit auswendig lernt. Das heißt, entweder vor dem Morgengebet oder nachdem man sein Morgengebet verrichtet hat. Das ist die beste Zeit, in der man am schnellsten das, was man auswendig lernen möchte, in den Kopf reinbekommt. Und jeder weiß, dass wenn er mal was auswendig gelernt hat, manchmal die Seite geht schnell rein, manchmal die Seite geht langsam rein. Zweifellos ist die Morgenzeit die beste, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O Allah, segne für meine Ummah die Morgenstunden. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Die Quraysh, liebe Geschwister, sie haben gesehen, dass sie nicht vorankommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beharrt standfest an seinem Punkt, er gibt nicht nach, die Sahaba ebenfalls, und sie werden sogar langsam, sehr, sehr langsam mehr, die Muslime. Und die Quraysh sehen darin eine Gefahr für ihre Gesellschaft, für ihre falschen Gottheiten und für ihre Religion. Abu Talib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihr wisst, der Prophet hat den Schutz genossen durch Abu Talib. Das heißt, dadurch, dass er einen Onkel hatte, der Ansehen genoss in der Gesellschaft, hat man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts angetan. Und die meisten Sahaba haben solchen Schutz nicht genossen. Und Abu Talib ging dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam als Sprecher für die Quraysh. Die Quraysh haben sich beschwert, was dieser Mann Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht. Er sagt, beleidigt unsere Götter und verstößt gegen unsere Sitten und er bringt den Vater gegen die Kinder auf und Kinder gegen die Väter und er macht Unfrieden in der Gesellschaft. Und dann sind sie zu Abu Talib gegangen. Warum? Weil Abu Talib ist ja derjenige, der ihn sozusagen beschützt. Und sie haben das gesagt. Und dann hat Abu Talib gesagt, okay, ich rede mit meinem Neffen. Und er ist zu ihm hingegangen, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und hat zu ihm gesagt, hör mal zu, deine Cousins, sie behaupten, dass du sie kränkst. Dass du sie kränkst und ihre Genossen kränkst und dass du sie auch störst und auch in ihrer Moschee störst. Ihrer Moschee. Das ist die Al-Masjid al-Haram. Das ist die heilige Moschee von Mekka. Sie ist nicht ihre Moschee, aber sie war unter ihrer Gewalt. Deswegen hör auf. Hör auf, sie zu kränken. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gen Himmel geschaut und hat gesagt, genauso wenig, wie ihr es schaffen könntet, eine Fackel anzünden anzuzünden durch das Feuer der Sonne, genauso wenig werde ich diese Angelegenheit genauso verlassen können. Genauso werde ich diese Angelegenheit außer Acht lassen können. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will ihm sagen, diese Aufgabe ist mir auferlegt worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich werde diesen Aufruf zum Islam und diese Da'wah und dieses Verkünden der Botschaft, den Leuten vom Islam zu berichten, ich werde damit niemals aufhören, genauso wie ihr es niemals schaffen werdet, eine Fackel anzuzünden, wenn ihr zur Sonne geht. Daraufhin sagte Abu Talib, Wallahi, mein Neffe hat, er sagte zu den Leuten, als er zurückging, hat gesagt, ich schwöre euch, mein Neffe hat nicht gelogen, er meint das ernst, wie er sagt, deswegen lasst ihn bitte in Ruhe. Es gibt eine zweite Überlieferung, die unter den Leuten bekannter ist, aber sie lautet folgendes, sie lautet wie folgt, selbst wenn sie mir die Sonne in die rechte Hand geben und den Mond in die linke Hand geben, dafür, dass ich meine Aufgabe unterlasse, ich würde das niemals machen, bis ich zugrunde gehe, bis ich zugrunde gehe. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist nicht authentisch, weil sie wird überliefert von einem Mann namens Ja'qub ibn Utba ibn Mughira, und dieser Mann gehört zu der Generation der Atba' al-Tabi'in. Das heißt, also, wir haben die Generation der Sahaba, dann haben wir die Generation der Tabi'un und dann haben wir die Generation der Atba' al-Tabi'in. Das heißt, die danach, das ist die dritte Generation sozusagen. Und ein Mann aus der dritten Generation sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt. Was haltet ihr davon, wenn ich heutzutage sagen will, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt? Das ist eine große Lücke zwischen mir und ihm. Und diese Lücke, die muss gefüllt sein. Also nicht werden, sondern die muss gefüllt sein, wenn man etwas erzählt. Und deswegen ist diese Überlieferung, nennt man, dieses Sanad ist Mu'dal. Das heißt, es fehlen mindestens zwei Leute zwischen ihm und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so ist es überliefert worden bei Ibn Ishaq in seiner Sira. Aber wie gesagt, die authentische Überlieferung sagt prinzipiell das Gleiche aus. Ich sage nur, weil das unter den Leuten stark verbreitet ist. Wir haben noch 3 Minuten. Mache ich noch weiter, inshallah. Daraufhin haben die Qurayshiten oder die Leute von Quraysh, das ist der Stamm, der damals in Mekka regiert hat, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch abstammt, sie haben dann gemerkt, dass es man kann nicht verhandeln. Mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kann man nicht verhandeln. Sie behaupten, er ist stur. In Wirklichkeit, wenn man die Wahrheit hat auf der einen Seite und Falschheit, Batil hat auf der anderen Seite, man kann nicht verhandeln. Also kann nicht mit Batil verhandeln. Ich kann nicht einen Teil von meiner Religion ablegen, dafür, dass ich jemand anderes näher komme. Sie haben dann etwas anderes gesagt. Sie haben gesagt, wenn du wirklich behauptest, der Prophet Allahs zu sein, der Gesandte Gottes, der Gesandte des Herrn der Welten, dann gib uns einen Beweis dafür und beweis uns das. Und sie haben von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes verlangt. Sie haben von ihm verlangt, ich lese, bevor ich das erzähle, ich erzähle euch einfach die Überlieferung an sich. Und zwar, es sind 2 Hadithe, die überliefert sind im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Musnad ist eine Hadith-Sammlung von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, der berühmte Imam. Er berichtet mit seinem Sanad, mit seiner Überlieferungskette bis Abdullah ibn Abbas, der Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er folgendes gesagt hat. Die Quraysh haben zum Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt. Verlang von deinem Herrn, dass er As-Safa. As-Safa ist ein Berg. Ihr wisst, wenn das die Kaaba ist, ja, und hier ist die Tür der Kaaba, dann ist hier der schwarze Stein, da ist hier ein Berg und hier noch ein Berg. As-Safa und Marwa. Und dazwischen macht man den Sa'i. Jeder, der zu Umrah, zu Hajj geht, wird das machen müssen. Und jeder, der dort war und das nicht gemacht hat, der sollte schnell noch einmal dorthin gehen, weil er das verpasst hat. Das geht nicht ohne. Und As-Safa ist ein Bergchen. Und man sagt zu ihm, wenn du der Gesandte Allahs bist, dann bete zu Gott dass er diesen Berg umwandelt in Gold. Ein Wunder wollten sie sehen. Den Berg komplett in Gold umgewandelt haben. Und dann werden wir dir glauben. Das ist der Punkt. Und dann werden wir gläubige Muslime sein. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wirklich? Das ist alles? Also wenn ihr den Berg Gold, dann werdet ihr gläubig werden? Dann sagten sie ja. Daraufhin hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ein Bittgebet gesprochen. Und hat von Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten. Und machen wir kurz hier, das ist Stopp. Und nach dem Gebet erzähle ich die Geschichte weiter, inshallah. Und danach können wir dann Fragen entgegennehmen. So haben wir einen Grund, dass wir nach dem Gebet da bleiben.